وأشهد أن محمدا عبده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بارك الله فيكم. unser Unterricht سافر بشم دويتش und sind bei Kapitel 81 bei Hadith 679 bei mir. Das heißt, wir haben bei euch ist 674 Verbot, Herrschaft anzustreben und freie Wahl, Herrschaft abzulehnen, soweit diese nicht zwingend notwendig ist. قال الله تعالى باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. بارك الله فيكم. باب النهي عن طلب الإمارة وترك الولايات إلا من حاجة أو مصلحة. الإمارة أي التأمر على الناس والاستيلاء عليهم، والإمارة إمارتان كبرى وصغرى. أما الكبرى فهي التي تكون إمارة عامة على المسلمين. الإمارة إمارتان كبرى وصغرى. أما الكبرى فهي العامة كإمارة عمر، عثمان، علي رضوان الله عليهم، أو بمعنى الخلافة. وأما الخاصة قد تكون على منطقة من المناطق أو على قرية أو حتى في السفر قد تكون إمارة. وبدأ المؤلف كعادته أولا بالآية تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا ولا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لماذا أتى المؤلف بهذا؟ لأنه قد يكون الغرض من طلب الإمارة العلو والفساد، أي بقطع الطريق وسرقة أموال الناس والاعتداء على أعراضهم وعلى أموالهم، وهذا من الفساد. والعاقبة للمتقين أي عاقبة الأمر للمتقين، العاقبة في الدنيا. أي بارك الله فيكم، هذه الدار الآخرة، يعني الذي يفوز في الدنيا ويدخل الجنة، هو ذلك الإنسان الذي لم يرد التسلط على الآخرين في هذه الدنيا، وإنما خاف الله، والذي لم يفسد في الأرض. فأتى به في باب الإمارة لأن الإمارة فيها استيلاء وتأمر على الناس. ثم ساق الحديث بارك الله فيكم، فقال له يا عبد الرحمن بن سمرة باسمه واسم أبيه لا تسأل الإمارة، أي لا تطلبها ولا تطلب أن تكون أميرا، لأنه بهذا السبب توكل إليها ولا يعينك الله. أما إذا أعطيتها ولم تسألها فالله يعينك. وهذا كذلك بالنسبة للمال. فالإنسان يا أخوة إذا جاءه مال أخذه، قال لعمر صلى الله عليه وسلم: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وأما لا فلا تتبعه نفسك. يعني إذا هذاك مال، أحد هذاك مال وأنت ما تريده أصلا فخذه، أما إذا كنت تتبعه لا تفعل هذا. فذلك الإنسان الموفق لا يسأل الناس الإمارة أو السيادة على الآخرين، وإنما إذا أتاه هذا الأمر أخذه، خاصة إذا كان مضطرا لهذا الشيء. بارك الله عليكم، السلام. خاصة بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، إذا ما كان فيه من هو الأنسب. ثم قال له: لا، إذا حلفت على يمين، إذا حلف الإنسان على شيء فرأى أفضل منه فتكفر عن اليمين وتفعل ذلك، فلا يتسرع الإنسان في الحلف. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. كابيتل 81، und zwar Verbot Herrschaft anzuschreiben oder Verbot Herrschaft zu verlangen und freie Wahl Herrschaft abzulehnen. Das wird, und wenn jemand dir das Angebot macht, dass du Herrscher wirst oder dass du zum Beispiel verantwortlich wirst und du willst das nicht, dann kannst du das ablehnen, soweit das nicht zwingend ist oder notwendig ist. Das wird, wenn du aber die Person bist, die geeignet ist dafür und die Leute brauchen dich, dann musst du das annehmen. Weil wenn du das nicht machst, dann tust du etwas, was falsch ist. Barakallahu fikum, die Herrschaft ist im Islam eigentlich zwei. Einmal, das ist die große und die kleine. Die große Herrschaft ist, wenn man zum Beispiel Oberhaupt für die Muslime wird, für die ganzen Muslime, wie Khalif. Und kleine, das ist, wenn man Provinzleiter ist, verantwortlich ist für etwas, oder wenn man auch auf der Reise, sage ich jetzt, Emir wird. Das geht hier darum, eher um die große Herrschaft und auch natürlich, Barakallahu fikum, um diese Arten von Herrschaften, Arten von Herrschaften, wie zum Beispiel, dass man, Barakallahu fikum, Jazakum Nachem, Provinzleiter wird, Richter wird und so weiter. Der Autor, Rahimahullah Ta'ala, hat immer eine Methode, der bringt erstmal die Ayat und dann die Hadithe. Und zwar, der bringt die Ayat, Tilka ad-dar, also Surat al-Qasas, die Ayat 83, Tilka ad-dar al-akhiratu, naj'aluha lil-ladhina la yuriduna. علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Dieser Wunsch statt des Jenseits. Wir haben sie für diejenigen bereitet, die weder Macht anstreben auf Erden noch Unheil stiften wollen. Und der gute Ausgang ist für die Gottesfürchtigen. Die Surah 28 Al-Qasas, die Ayah 83. Und Abu Sa'id Abdurrahman ibn Samura berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu ihm sagte: O Abdurrahman ibn Samura, bitte nie darum, Herrscher zu sein. Denn wenn man dir ein Amt anträgt, ohne dass du darum ersucht hast, so wird dir dabei geholfen werden. Und wenn es dir jedoch gewährt wird, nachdem du darum gebeten hast, so wirst du dafür die Verantwortung tragen, wenn du einen, also du wirst auf dich verlassen werden. Wenn du einen Eid schwörst, etwas zu tun, und du findest später etwas Besseres, so tue das Bessere und leiste Ersatz für deinen Eid. Das wird Sühne für dein Eid. Das ist bei Al-Bukhari und Muslim. Das ist bei Al-Bukhari und Muslim. Und zwar, Barakallahu fikum, sagt Allah, diese Ayah ist sehr schön. Dass diejenigen, die gewinnen werden in diesem Leben, die Gewinner, in diesem Leben, in diesseits und jenseits. Wer sind diese Leute? Das sind die Leute, die nicht die Macht streben, damit sie sozusagen den anderen befehlen und damit sie über die Leute werden. Nein, die streben nicht an. Die wollen das nicht. Und die wollen auch kein Unheil stiften. Sie fürchten Allah subhanahu wa ta'ala. Sie praktizieren, was Allah von ihnen verlangt hat. Das heißt mit anderen Worten, diese Personen oder diese Leute, die die Macht anstreben, um arrogant zu werden, um die Leute sozusagen über die Leute zu sein und um Unheil zu stiften, diese Leute, die werden die Verlierer sein. Was hat das mit unserem Thema zu tun? Natürlich, weil derjenige, der Ulu haben will, das will der Macht, der will Macht haben, der will Macht haben, diese Person, strebt nach etwas, was falsch ist. Und diese Person wird auch Unheil stiften. Er wird Allah subhanahu wa ta'ala nicht fürchten. Der Herrscher, der nicht gerecht ist, der Herrscher, der nur Herrscher werden will, weil er bestimmte Absichten haben, die sind nicht gute, sondern die sind nur Absichten, damit er sozusagen sein Begierden befriedigt in diesem Leben. Dann kam diese Überlieferung. Und das ist sehr schöne Überlieferung. Schaut mal. Der Prophet sagte, Abdurrahman ibn Samura. Schaut mal, was er ihm sagte. Der sagt ihm, verlange nicht, bemühe dich nicht um die Herrschaft. Viele Leute, die wollen nur die Verantwortung haben. Die wollen nur die Führung haben. Er sagte ihm, verlange nicht nach Führung und Herrschaft. Weil wenn du danach verlangst, dann wirst du auf dich gelassen werden. Aber wenn du danach nicht verlangst und du bekommst die Herrschaft oder du bekommst diese Führungsposition, dann wirst du geholfen. Allah wird dir helfen. Deshalb, man sollte nicht ein Ziel immer haben, ich muss führen oder ich will die Führung haben und so weiter. Sondern, da sollte man das nicht verlangen. Das ist Barakallahu fikum, sagen die Gelehrten, wenn die Person nicht geeignet ist und wenn es andere gibt, die besser sind. Aber wenn es nicht gibt, dann sollte man sagen, doch, das ist für mich. Aber hier, eher, das geht darum, dass man nicht sozusagen gierig ist und dass man nicht danach verlangt, Führungsposition zu bekommen oder verlangt, Herrschaft anzustreben. Das ist das Gleiche, wenn jemand zu dir kommt und der gibt dir Geld. Sag mal, ich brauche nicht, ich will nicht. Wenn du auch Geld hast und jemand schenkt dir Geld, nimm. Und gib das als Spende. Aber verlange nicht danach. Such nicht danach, dass die Leute dir geben. Aber wenn die dir geben, dann kein Problem. Das ist das Gleiche. Wenn du zum Beispiel als Herrscher oder Führungsposition übernehmen würdest, weil die Leute dir das anbieten, dann kannst du nehmen, wenn du imstande bist. Aber such nicht danach. Weil diese Position nicht leicht ist für die Person. Und mit dem Schwur, wenn du geschworen hast, zum Beispiel du schwörst, ich werde bei dir nicht mehr essen. Wallah! Und dann der Bruder sagt, ach ey, warum bist du so und sowas? Du hast einen Fehler gemacht. Sag, komm, wir sind Brüder, komm, iss mal bei mir. Sag, okay, ich esse und dann gibst du Sühne für deinen Schwören, und zwar die Sühne ist, einen Sklaven zum Freien haben wir sowieso nicht in dieser Zeit, 10 Armen zu speisen oder 10 Armen zu begleiten oder Barakallahu fikum, wenn man nicht kann, 3 Tage fasten. Und das ist der Sinn hier, Wallahu ta'ala, ala. Weil deshalb, wenn jemand schwört, bei solchen Themen sagt, inshallah, besser. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. وعنه عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري. سبحان الله. يا أخوة، أبو ذر الغفاري من أفضل الصحابة ومن أعبدهم رضوان الله عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تموت وحيدا، وهو من أهل الجنة رضوان الله عليه. ولكن قد يكون الإنسان من أفضل الناس في مسألة، ولكن لا يصلح لمسألة أخرى، وهذا ليس عيبا. كما أن العالم قد يكون عالما في شيء، وفي بعض المسائل لا يكون عنده العلم الكافي فيها. وهذا من باب النصح. النبي صلى الله عليه وسلم قال له نصيحة: إنك ضعيف، يعني أنك لا تستطيع، لا تقوى أن تتحمل عبء وتتحمل مسؤولية هذا الشيء، لأنه كان رجلا رقيقا، رقيق. والحكم والإمارة تحتاج القوي. هذا لا يعني أن أبا ذر ليس قوي، بإيمانه هو من أقوى الناس، وبأخلاقه من أفضل الناس، وبعبادته. ولكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراك رجلا ضعيفا، يعني أنك ستضعف مع الآخرين، لأن قلبك هذا قلب يعني رقيق. فالإمارة تحتاج إلى إنسان قوي لا يضعف عند هذه المسائل. فقال له: وإني أحب لك ما أحب لنفسي. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أحب لك ما أحب لنفسي. وهذا حسن الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لا تتأمر على اثنين. والإمارة تحتاج كما ذكرنا إلى رجل قوي. ولا تولين مال يتيم. لماذا؟ لأنك في عندك ضعف قد يؤخذ منك. فذلك يشترط للإمارة أن يكون الرجل قويا وأن يكون أمينا. هذا لا يعني أنه ما ولي على شيء أبو ذر رضوان الله عليه، ولكن أبو ذر ما كان يريد. وهنا بارك الله فيكم، الإمارة إما هي أمانة، فمن أدى حقها أجر، ومن لم يؤدي حقها كانت له خزي وندامة يوم القيامة. فذلك الكثير يحرص على الإمارة ويريدها، ولكنه سيندم يوم القيامة. فذلك إذا كان عندنا اثنان، ضعيف وأمين، والآخر قوي وضعيف الأمانة، فإننا نأخذ القوي، لأن الناس يحتاجون إلى قوة. فذلك لما يكون إنسان عابد ولكن ضعيف، وإنسان ليس عابدا كما الآخر ولكنه قوي في الحق، فيؤخذ القوي في الإمارة. والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. Und zwar Hadith 600 bei mir, 680 bei euch, 75. Und zwar, Abu Dharr berichtete, radhiyallahu anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu ihm sagte: O Abu Dharr, ich weiß, dass du schwach bist, und ich wünsche dir, was ich für mich selbst wünsche. Herrsche nicht einmal über zwei Personen und übernimm nicht die Verantwortung für den Besitzes einer Weißen. Abu Dharr auch berichtete, dass er einmal dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte: O Gesandter Allahs, willst du mich nicht zu einem Herrscher machen? Der Prophet sallam klopfte mir auf Schulter und sagte, so sagte Abu Dharr, oh Abu Dharr, du bist schwach und ein Amt ist eine Vertrauensaufgabe. Und am Tag des Gerichtes mag es Grund für Scham und Reue darstellen. Außer für diejenigen, die ihm gerecht wird, diesem Amt sozusagen oder in Herrschaft und seine Verpflichtungen erfüllt. Abu Huraira berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Gewiss werdet ihr Herrschaft erstreben, doch wird sie euch am Tage des Gerichtes nur reuen. Das ist auch bei Al-Bukhari. Barakallahu fikum. Abu Dharr al-Ghafari war einer von den besten Sahaba. Und er war ein Mann, der Allah subhanahu wa ta'ala gefürchtet hat. Und er war sehr guter Muslim. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sah in Abu Dharr nicht die Person, die für die Herrschaft und Führung, Position geeignet ist. Und weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam guten Charakter gehabt hat und gutes Benehmen gehabt hat, er hat ihm gesagt: Ich wünsche mir oder ich wünsche dir, was ich mir selbst wünsche. Und das heißt, ich wünsche mir nicht, dass ich die Herrschaft nicht gerecht bin. Und deshalb auch macht das nicht. Abu Dharr war weich in seinem Herzen, war ein sehr guter, gläubiger Moslem. Und der Prophet hat Angst gehabt um Abu Dharr, dass er nicht diese Führungsposition gerecht ist oder dass er das nicht richtig praktizieren kann. Deshalb sagt ihm: Du brauchst das nicht, weil diese Position am letzten Tag zu Scham und Schande führen wird und Reue. Warum? Weil wenn man nicht gerecht war, dann wird man zurechtgezogen, zur Rechenschaft gezogen am letzten Tag. Deshalb der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Weil ich dir das wünsche, was ich mir selbst wünsche, mach das nicht. Und du sollst keine Führungsposition zwischen zwei Leuten übernehmen und keine Herrschaft. Und auch wenn Besitz eines Weißen zu verantworten ist, mach das nicht. Weil es braucht eine Person, die stark ist und es sozusagen wirklich, wie man sagt, auf den Tisch hauen kann. Und die Führungsposition braucht einen starken Mann. Also wenn du ein Führer bist und du bist schwach oder weich, dann wirst du nicht richtig herrschen. Deshalb, du musst stark sein. Du musst manchmal auf den Tisch hauen und sagen: Der Weg geht so. So lang werden wir gehen. Deshalb sagen die Gelehrten: Wenn wir zum Beispiel zwei Leute haben, eine Person ist stark, stark, stark, das wird jetzt nicht das Muskel. Aber Entscheidungsstark, Persönlichkeit stark. Und er ist in der Religion nicht so stark. Und eine Person, die ist stark in der Religion, aber der ist weich mit den Leuten. Wen sollen wir nehmen als Herrscher? Der Starke. Weil Herrschaft einen starken Mann braucht. Und nicht jeder kann herrschen und nicht jeder ist passend oder geeignet für Führungspositionen. Und deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Abu Dharr, macht das nicht. Warum? Weil am letzten Tag, wenn man nicht gerecht war, das ist eine Vertrauenssache, eine Vertrauensaufgabe, ein Treuamt ist das. Wenn man das nicht gerecht war, dann wird man zur Rechenschaft gezogen und dann wird man das reuen, was passieren wird am letzten Tag. Weil Allah subhanahu wa ta'ala nicht akzeptiert, dass man ungerecht ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.